Also wenn der Satz alleine stehen kann, finde ich es ein bisschen dumm. Leute, mir ist gerade eingefallen, wollen wir kurz noch ein Thema besprechen? Das kam heute. Und zwar geht es um das Zitat von von der Bellen, vom österreichischen Präsidenten. Hm. Wahrscheinlich habt ihr das mitgekriegt. Das steht gerade überall in den Zeilen. Sally, hast du das mitgekriegt, dieses Zitat? Ja, ich habe es mitbekommen. Ich glaube sogar von Martin Sellner. Sellner hat schon ein Video darüber gemacht. Okay. Und, er ist schnell, ne? Sellner ist echt schnell. Ja, klar, das ist ja gefundenes. Aber gut, das betrifft ja auch Österreich, ne? Ja, das sowieso. Aber ich glaube, wenn das auch irgendjemand anderes in Europa gesagt hätte, hätte er wahrscheinlich auch ein Video darüber gemacht. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall habe ich, ich weiß nicht, ob ihr euch da ein bisschen besser auskennt, ich habe das irgendwie schon mal gehört von den Politiker oder Politikerin. Zur Solidarität Kopftuch tragen, das kam mir irgendwie bekannt vor. War das nicht Claudia Roth? Ich kenne das Claudia von Michael Roth ist immer die übliche Verdächtige. Von Michael Moore kenne ich, als er ein Schild hochgehalten hat, we are all Muslim. Aber das mit den Kopftüchern und Solidarität? Mit Kopftuch? Schwierig. Ja, ich meine, was hältst du davon? Ich meine, ist es blindes Virtue Signaling oder ist es tatsächlich ernst gemeint? Ich kann nicht viel, wirklich, ich habe nur mitgekriegt, dass das gesagt hat. Ich weiß nicht, in was für einem Kontext oder was, wenn das einfach so, also wenn der Satz alleine stehen kann, finde ich es ein bisschen dumm. War das vielleicht Marine Le Pen? Aber da hat es halt wirklich aus purer. Ja, ich glaube, die Leute denken halt wirklich, dass die Moslems hier die unterdrückteste Minderheit sind und die halt Angst vor haben, dass wieder KZs gebaut werden. Hm. Also, wenn man sich teilweise Videos anguckt, zum Beispiel Datteltäter, falls ihr die kennt. Oh ja. Ja, oh ja. Wenn die dann so. Wenn die da so Sachen schreiben, der Generalverdacht der Muslime, so ja. Generalverdacht, was? Hä? Ja, ich meine, wenn ich auf eine Pegida-Demo gehe, kann ich mir das ein bisschen vorstellen. Oder wenn halt so Twitter-Trolle wieder einen so dumm anmachen, okay, ey, aber ich glaube, wenn ich Moslem wäre, ganz ehrlich, wenn ich Moslem wäre und das gleiche Zeug labern würde, wäre ich wahrscheinlich schon Partner bei Funk. Ja, ganz ehrlich, so, hey, ich bin Moslem. Oh, das ist eine Minderheit. Ja. Ja, aber das Lustige ist, Leo lacht wegen der Datteltäter, weil wir haben sie auch mal angefragt, weil wir mit denen was machen wollten, quasi um zwei verschiedene Positionen darzustellen, eventuell quasi eine Gegenüberstellung, vielleicht eventuell mit Martin Sellner und jemand von Datteltätern. Mhm. Wir hätten quasi die Plattform zur Verfügung gestellt, um halt eine Diskussion zu starten. Sie haben abgelehnt, weil Doppelpunkt kein Interesse. Also, aber Zitat, war das ein Zitat? Weil Doppelpunkt kein Interesse. Ja, das war Zitat, das ist Zitat. Wahnsinn. Ich kann es aber auch verstehen, dass sie keinen Stress wollten. Ja, klar, natürlich. Die Nemi Hassan, was weiß ich, die eine von denen hat mich ja neulich geblockt. Ich weiß nicht, ob ihr das mit auf Twitter geblockt. Ja, weil wegen Jäger und Sammler, glaube ich. Bitte? Wegen Jäger und Sammler, weil sie ist Teil von Jäger und Sammler. Ja, auch, aber das war, weil sie dieses Video von dieses elendlich, meiner Meinung nach, schlechte Strohmann-Video über Ayaan Hirsi Ali gepostet hat, wo sie dann auch so drüber geschrieben hat, jetzt reden muslimische Frauen, es reicht langsam. Und ich halt so irgendwie geschrieben hat, was ist denn das für ein Strohmann? Und dass diese, was für Muslime, das sind halt alles privilegierte westliche Muslime. Und Ayaan Hirsi, und dann auch, dann habe ich nochmal geschrieben, dass man ihr White Supremacy einer schwarzen Somalierin vorwirft, ist mehr als, keine Ahnung, absurd, ne? Absurd, ja. Irgendwie so. Und sie hat nichts geschrieben, von diesen zwei Retweets, wo ich was dazu geschrieben habe, einfach schnell geblockt. Und das ist das Größte, weißt du, und das, ich verstehe das gar nicht. Hä? Das war nicht mal beleidigend oder so. Ich glaube, sie hat einfach keine Gegenargumentation. Ist Grime geblockt worden? Wir sind als Smalltalker. Wir sind als Smalltalker bei Susie Grime geblockt. Also lustigerweise, Lustigerweise hat sie unser erstes Video über sie, quasi über das Video der Bundeswehr, hat sie retweetet. Wir haben halt natürlich mit Susie Grime. Geliked. Nein, geliked. Ist für mich fast dasselbe. Ich bin zu alt für Twitter. Aber sie hat es nicht gesehen. Vor allem, wir haben sie auch nicht wirklich kritisiert. Und dann schätze ich mal, dass wir automatisch geblockt wurden, weil wir ungefähr assoziiert werden mit, ich sag mal, Leuten wie dir, Sally, ne? Ja, Sally. Was denn? Nee, also Blocken ist ja fast schon automatisch. Ah, ja. Ja, und ich habe ein Video. Blocklisten und so gibt es da mittlerweile. Ich wurde von Leuten geblockt, ich habe von denen noch nie gehört. Da wird irgendwas gepostet auf Twitter und ich so, Tweet nicht verfügbar. Hat die Person das gelöscht? Ich klicke drauf, du bist geblockt und ich sitze da und so, wer ist das? Ich verstehe es nicht. So 5 Sekunden ist es. Ja, irgendwelche Roboter, die verwenden nach bestimmten, nach bestimmten Algorithmen, mit wem bist du assoziiert? Wen folgt man? Ja. Sag mal, Sally, wurde dir schon mal White Supremacy vorgeworfen? Ja. Echt? Aber, ja, ich glaube sogar irgendwann mal auf Twitter, ganz am Anfang und in ein paar Kommentarleisten irgendwie unter YouTube. Aber ich komme dann sofort mit meiner Ausländerkarte. Ah, okay. Yes, wir haben. Würde ich nie machen. Nein, auf keinen Fall. und wir haben den absoluten Double Jackpot. Uns wurde weißer Nationalismus und Nazihaftigkeit von Antifa-Leuten vorgeworfen in den Kommentaren. Und gleichzeitig sind wir zionistische Krypto-Juden, die vom Staat bezahlt werden, um Desinformation zu verbreiten. Also wir haben absolut alles. Wir kriegen das Bashing von allen Seiten ab. Ja. Gut, naja, ich würde sagen, ich glaube, ich habe alle Themen besprochen, die akut waren. Habt ihr noch was zu sagen zum Abschluss? Ich möchte mich bei dir, Sally, bedanken für die Zeit und für die Teilnahme. Das hat mir gerne. Ich mag wirklich eure Videos. Also was mir vor allem irgendwie so gefällt, ist wie soll ich das sagen? Beleuchtet mir das sogar so in einem objektiven Level, was mir schon gefällt. Also gerade euer Bundeswehr-Video fand ich ganz gut. Vor allem, wenn halt so Sachen kamen wie, ich habe mich halt wirklich so gefragt, wie kann man das jetzt so groß kritisieren? Außer wenn man nur auf Susie Grime rumreitet. Aber das habt ihr echt perfekt gelöst. Wer wird das schon? Ja, aber ich fand das zum Beispiel geil, wenn, ich weiß nicht, wer von euch das gesagt hat, aber da wurde, als ihr gemeint habt, ja, von diesen Ex-Veteranen oder keine Ahnung, oder von den Veteranen, wurde keiner eingeladen, der auch die Bundeswehr mag oder so. Also es war klar ideologisch dargestellt. Also das sind so Sprünge, da musste ich aus meiner liberalen Blase raus. Weil ich ja auch nicht Krieg und sowas so geil finde. Zwar nicht so wie jetzt Jäger und Sammler, finde ich schon besser. Also ich gucke mir auch immer die N24 Panzer-Dokus an, gell? Okay. Und ich meine Jugoslawien und so, 24 Monate Wehrdienst musste ja mein Vater machen, mein Bruder fast auch. Also ich musste es fast auch, wenn ich noch ein bisschen älter gewesen wäre. Aber wie gesagt, ich finde, ihr macht da echt einen richtig guten Job. Also wirklich. Abschließende Frage noch an euch, weil vor ein paar Monaten fing es an mit dieser, wo geht diese deutsche, und entschuldigt, wenn ich dieses Wort benutze, Skeptiker-Community, ich weiß, das Wort passt nicht so ganz, aber jeder weiß, was damit gemeint ist. Das ist für Twitter-Blocker. Glaubt ihr, weil es gab ja auch Leute, die sagen, dass dieses Jahr sozusagen es richtig losgeht mit diesen Leuten in der deutschsprachigen YouTube-Szene, sage ich mal, die sich gegen diese ganzen antiliberalen Linken, sage ich mal, also Susie Grime, André Teilzeit, diese ganzen komischen Leute. Er heißt jetzt übrigens anders. Er hat jetzt einen neuen Namen. Achso, Elliot Tender. Hi, genau. Liebe Leute, ich heiße jetzt Elliot Tender. Ich heiße so, weil bla bla bla. Also er mag Chicken Tendies, definitiv. Ja, aber was glaubt ihr, wo führt denn das hin jetzt dieses Jahr? Ich hoffe, es bleibt in Anführungszeichen neutral. Es rutscht nicht in irgendeine Ideologieschiene ab und es bleibt faktisch. Denn ich kenne schon, ich sehe die Negativbeispiele zum Beispiel zwischen Theisten und Atheisten, wie unerbittlich der Kampf ist und wie mittlerweile das einfach nur in einer Schlammschlacht ausartet. Ich hoffe tatsächlich, dass es faktisch bleibt, dass man the high ground hat aufgrund von Fakten und nicht aufgrund von Gefühlen. Leo? Ja, ich bin deiner Meinung, was ich glaube, ich weiß nicht, ob es dieses Jahr passieren wird, aber ich glaube, es kann richtig irgendwie wichtig werden, sodass diese Community immer größer wird und tatsächlich ein bisschen tatsächlich so eine Alternative für Funk wird, sage ich mal so. Richtig und ganz wichtig, wir dürfen nicht vergessen. Und dann im Endeffekt in den Mainstream kommt. Genau, ich weiß nicht, ob das dieses Jahr passiert, vielleicht in 5 Jahren, aber früher oder später. Ja, und ganz, ganz wichtig ist, dass all dieses, die gesamte Skeptiker-Community komplett angewiesen wird auf ihre Community, denn diese Demonetarisierung wird auf jeden Fall stattfinden und die Leute werden auf Patreon ausweichen müssen oder die Videos halt komplett gratis machen. Und ja, da kann ich kurz eine Geschichte sagen. Ich habe ja letzten Monat meine Videos erstmals monetarisiert, habe mich auch gefreut, war okay. Und dann auf einmal ging's runter, aber wie eine Talfahrt. 90% waren es bei mir. Krass. Wow. Wir dürfen unsere Videos überhaupt nicht monetarisieren jetzt. Weil wir zu spät sind, sozusagen. Genau. Und bevor ich es vergesse, weil deine Frage direkt im Anschluss an das Kompliment war, vielen lieben Dank für diese Kritik. Das ist uns wirklich... Ja, das war eher Lob, Dennis. Das war keine also Kritik. Tut mir leid, wir kriegen nur Kritik. Ungewohnt. Nee, vielen Dank für das Lob. Wie gesagt, wir versuchen unser Bestes, neutral zu bleiben und das Ganze aus allen Richtungen zu beleuchten. Ob uns jetzt Leute Nazis oder Linkszecken nennen, passiert halt. Ja, das ist Internet.